her. Du lügst. Nein, das ist die reine Wahrheit. Und du schämst dich nicht einmal. Mitten in der dicksten Arbeit mir nichts, dir nichts vorzulaufen, wochenlang dich rumzutreiben, im Gebirg auf Rentierjagd. Und jetzt kommst mir so nach Hause. Abgerissen und zerlumpt. Ohne Flinte, ohne Braten. Meinst zu guter Letzt noch gar, mir die Hucke voll zu lügen? Sag, wo trafst du ihn, den Bock? Da, beim Gendin. Ja, gewiss du. Lauschend steh ich, atme kaum, hör ihn mit dem Hufe scharren, seh die Zinken des Geweihs. Drauf, geduckt und dicht am Boden, pirsche ich mich sachte näher, schieb von Stein zu Stein mich höher. Glaub mir, Mutter, solch ein Rehen hast bestimmt noch nie gesehen. Nein, bewahre. Ich, nicht faul, reiß die Büchse hoch, ein Schuss und mein Bock, der bleibt im Dampf. Doch er liegt noch kaum am Boden, springe ich ihm schon auf den Rücken, packe seinen linken Lauscher, nehm das Messer, will ihm eben weitgerecht den Fangstoß geben. Da schreit er, dieser Satan, bäumt sich, steht auf allen Vieren, wirft den Kopf zurück und schlägt glatt mir aus der Hand das Messer, klemmt mich dann mit seinen Stangen wie in einem Schraubstock fest. Und so jagt er mit mir los auf den Gendingrad hinaus. Herr im Himmel, ist es möglich? Rechts und links geht's jäh hinunter. Und am Ende steiler Schründe, eisiger Hänge, grauer Halden, seh zu unterst ich am Grunde, wohl an 1000 Klafter tief, stumme, schwarze Wasser gähnen. Oben, auf dem schmalen Grat, stoben wir durch Wind und Wetter, er und ich, ein Höllenritt. Unter uns, hoch überm Wasser, halbwegs zwischen hier und dort, standen graue Adlerrücken, lautlos, ob der grausen Tiefe, schwammen, schwanden wie ein Hauch. Herr, Erbarmung. Da! Auf einmal! An der schmalsten, schroffsten Stelle fährt erschreckt ein Schneehuhn hoch, meinem Bock grad vor der Nase. Der macht eine halbe Kehre und mit einem Riesensatz stößt er ab ins Bodenlose. Abwärts ging's. Da war kein Halten. Hinter uns die dunkle Wand, unter uns der finstere Schlund. Doch von unten schimmert's weißlich, grad als wie ein Rentierbauch. Weißt du, Mutter, was das war? Unser eigenes Spiegelbild, das vom Grunde aufwärts schoss, durch des Bergsees stumme Fluten, in der gleichen wilden Hast, wie wir darauf niederstieß. Herr, Gott steh mir bei, mach's kurz. Bock von oben, Bock von unten, stießen klatschend aufeinander, dass es um uns spritzt und schäumte. Das war ein kühles Bad. Kurz und gut, wir mussten schwimmen. Schwimmen tat der Bock. Ich hing hinten dran. Und irgendwie kamen schließlich wir ans Ufer. Ich zog heim. Ja. Und der Bock. Oh, der ist wohl jetzt noch dort. Wann's ihn triffst, kannst ihn dir greifen. Und du hast dir nichts getan. Hast dir nicht den Hals gebrochen. Hast auch sonst noch heile Knochen. Herr im Himmel. Habe Dank, der du meinen Pär behütet. Zwar, die Hose hat ein Loch, doch das will fast nichts bedeuten. Hätt ja sehr viel schlimmer noch ausgehen können. Solch ein Ritt! Oh, du Lümmel! Oh, du Lügner! Teufel, wie du schwindeln kannst! Alles, was du da gesponnen, jetzt erst fällt's mir wieder ein, hört dich schon als junges Mädchen. Gutbrand Glessne ritt das Rehen. Dem geschah's, nicht dir. Uns beiden. Derlei kommt halt öfter vor. Ja, und Lügen kann man kleiden, kann sie prächtig ausstaffieren, altes Garn auf neu frisieren. Oh, spreche ein anderer so zu mir. Ach, ich wollte, ich wäre tot. Wollt, ich läge schon im Grabe. Meine Bitten, meine Klagen, alles trifft auf taube Ohren. Bär, du bist und bleibst verloren. Mutter. Liebes Mütterlein, hast ja recht mit jedem Wort, aber nun hör auf zu weinen. Ach, so schweig doch endlich still. Muss ich mich nicht bitter grämen, ich als Witwe? Arm und schwach, dass mein Sohn ein solcher Strolch ist, der mir nichts als Schande macht. Was ist uns denn noch geblieben von dem Reichtum, den wir erbten bei dem Tod von Rasmus Günd? Jon, dein Vater, der verstand es. warf das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster. Scheffelweiß. All das Hab und Gut. Wo blieb es? Ja, und der Schnee. Wo ist er hin? Du schweigst, wenn ich beim Reden bin. Schau den Hof an. Jedes zweite Fensterloch verstopft mit Lumpen. Alle Zäune sind verfallen. Ohne Schutz vor Wind und Wetter steht das Vieh. Brach liegt der Acker. Jeden Monat wird gefändet. Hat das Glück sich abgewendet, kommt es morgen wohl zurück? Kerl, du bist doch groß und stark. Solltest Stab und Stütze sein deiner armen alten Mutter. Solltest um den Hof dich kümmern. Um die Reste deines Erbes, das nicht alles ganz verkommt. Bist daheim, so lungerst faul in der Asche du am Herde. Zeigst du dich im Dorf beim Tanz? Fliehen die Mädchen aus dem Saale, führst dich auf, dass allerwärts man mit Fingern auf dich zeigt. Trinkst! Prügelst dich herum mit den übelsten Subjekten. Hör doch, Mutter! Willst du leugnen, dass der Schlimmste du gewesen bei der großen Schlägerei, als ihr letztens da in Lunde habt gerauft wie tolle Hunde und dem Aslak du dem Schmied fast den Arm hast ausgerenkt? Oder doch ein Fingerglied? Mutter! Ja, mach nur so weiter. Bringst gewiss mich noch ins Grab. Nein. Mein garstig Mütterlein. Du hast besseren Lohn verdient. Viele tausend Male besser. Glaub mir, Mutter, auf mein Wort, alle sollen sie dich noch ehren. Wart nur, bis ich erst einmal etwas hab zu Weg gebracht. Irgendetwas richtig Großes. Du? Was Großes? Weiß doch keiner, wie weit einer kommen mag. Kämst du nur einmal so weit, dass du deine eigene Hose flicken könntest. Du Tagedieb. König werde ich, werde Kaiser. Herr Erbarmung. Jetzt verliert er noch völlig den Verstand. Wirst schon sehen. Halt den Mund. Hast ja nichts im Kopf als Flausen. Freilich wohl, ich sag's, weil's wahr ist. Etwas hätt's schon werden können, wenn du's ernstlich angepackt, statt bloß in den Tag zu träumen. Die vom Hegstadthof, die Tochter war dir gut, da ist kein Zweifel. Und wenn du es nur gewollt hättest, leicht du sie gewonnen. Meinst du wirklich? Aber ja. Zwar, der Alte ist ein Dickkopf, doch was eine Ingrid will, tut er schließlich. Wenn auch knurrend. Peer. Ach, Peer. Ein reiches Mädchen, das den Hof erbt, stell dir vor. Du könntest jetzt als Bräutigam stolz im Festgewande gehen, statt hier dazustehen in Lumpen. Lass uns rasch das Ja-Wort holen. Tod, holst du kein Ja-Wort mehr. Warum nicht? Verscherzt, vertan. Während du fern im Gebirge auf dem Rehen die Luft durchritten, warb Mats Muen sich die Braut. Nein. Nicht möglich. Dieser Trottel? Ja, den nimmt sie nun zum Mann. Wart, das ist noch nicht getan. Bleib. Die Mühe ist vergebens. Morgen soll die Hochzeit sein. Und? Ich komme ja schon heute Abend. Ist des Jammers nicht genug? Soll man uns auch noch verspotten? Keine Sorge. Das geht glatt. Als dann, Mütterchen, leb wohl. Sei hübsch brav, ich komme bald wieder. Da drüben liegt Hegstadt. Nur noch ein Katzensprung. Ob sie allein zu Haus hockt, die Ingrid? Oje, da wimmelt's nur so von Leuten, die alle zur Hochzeit wollen. Am besten ich gehe wieder heim. Dieses Tuscheln und Kichern hinter dem Rücken, das brennt wie Feuer. Ach, sollen sie sich doch das Maul zerreißen. Was tut's? Das bringt mich wohl nicht um. Ulkig. Die Wolke da sieht aus wie ein Pferd, ein Reitpferd. Und sitzt auch einer im Sattel. Hinterher kommt eine Alte geritten, auf einem Besenstiel. Das ist meine Alte. Sie zetert und keift. Hey, Peer, du Lümmel! Ja, aber jetzt kriegt sie's doch mit der Angst. Denn der Reiter da oben, das ist Peer Gynt. Er sprengt quer durch den Himmel zum Ziele. Er reitet voraus und es folgen ihm viele. Er führt sein Pferd an silbernem Zügel, von purem Gold sind Sporen und Bügel. Es schimmert sein Mantel, es glänzt sein Rappen. Gar prächtig sind auch seine Ritter und Knappen. Unten gibt es ein großes Gewimmel. Die Leute staunen und starren gen Himmel. Ehrfürchtig neigen sich Männer und Frauen, wie sie den Kaiser Peer Gynt erschauen. Der lässt sich nicht lumpen, die Menge zu segnen, Dukaten lässt er vom Himmel regnen, und schon ist er weiter gen Westen gezogen, hoch übers Meer, wie der Regenbogen. Engelands Prinz steht wartend am Strande. Es warten die Mädchen vom ganzen Lande, es grüßen die Grafen ihn, die Barone. Der Kaiser von England erhebt sich vom Throne, er lüftet die Krone, er öffnet den Mund. Da schaut her, Herr Günther, der versoffene Lumpe. Teufel auch, der Schmied. Was gibt's, sucht ihr Streit? Mir scheint, er ist vom letzten Fest noch blau. Jetzt seid friedlich und geht. Aber ja, gewiss doch. Nur sag mir erst, Kerl, wo warst denn so lange? Hast dich verstiegen oder warst gar verhext? Ha, wenn du wüsstest, du würdest staunen. Na, erzähl doch mal, Per. Es geht keinem was an. Willst auch nach Higstad hin? Nein. Wie es heißt, war die Tochter vom Hof eine Zeit lang dir gut. Halt dein Maul, du! Achte und nimm's nicht so schwer. Wenn's mit der Ingrid nichts war, es gibt ja noch mehr. Ach, scher dich zum Teufel! Als dann mach's gut. Ich werde auch die Braut recht schön von dir grüßen. Soll die Ingrid doch heiraten, wen sie mag. Von mir aus. Das ist mir einerlei. Ach, könnte ich den Leuten mit einem Griff die Geringschätzung aus den Rippen reißen. Was Heiles zum Anziehen müsste man jetzt haben. Die Hose zerrissen, die Jacke verdreckt. Was war das? Hat da nicht einer gelacht? Grad schwören möchte ich. Doch mir war wohl nur so. Ich will heim. Will zur Mutter. Horch! Da spielt man zum Tanz. Ho, hei, da stampfen sie über den Rasen. Das dreht sich und wirbelt, das schäumt wie Wasser. Es wimmelt von Mädchen, ein schimmernder Kranz. Ja, Tod und Teufel, ich muss zum Tanz. Vergesst auch nicht, Leute, die Becher zu leeren. Das Bier ist gut, doch du schenkst zu oft ein. Sie will nicht, Vater. Was gibt's, Mats? Wer will nicht? Die Ingrid. Sie hat sich eingeschlossen. So verschafft ihr den Schlüssel. Wo soll ich ihn finden? Einsperren sollte man nicht zu den Ziegen. Sollen die Leute über uns lachen? Aber Vater, sie will nicht. Was soll ich denn machen? Ach, lass mich in Frieden und frag nicht so dumm. Kinder, jetzt kommt hier Schwung in die Sache. Per Günd ist im Anmarsch. Wer hat ihn geladen? Keiner. Als dann hört zu, ihr Mädchen. Wenn er kommt, so zeigt ihm die kalte Schulter. Wir tun, als hätten wir nie ihn gesehen. Ja. Wer ist die flinkste von euch hier im Kreise? Ich nicht. Ich auch nicht. Und ich schon gar nicht. Na, dann halt du. Hab keine Zeit. Und was ist mit dir? Ich muss nach Haus. Nach Haus? Heute Abend? Ja, bist du denn toll? Wo ist eine frei hier? Such sie dir selbst. Heimliche Blicke und hämisches Grinsen. Das sticht wie Häcksel von allen Seiten. Seht, wer da kommt. Nein. So blond und so licht. Hat man je das gesehen? Und so sittsam die Augen niedergeschlagen. Und sie hält sich an Mutters Rockzipfel fest und trägt ein Gesangbuch in der Hand. Die werde ich fragen. Nein, wohl besser den Vater. Darf ich mit deiner Tochter tanzen? Das darfst du gern. Nur müssen wir die Wirtsleute drinnen im Haus erst begrüßen. Ich will ihnen nach. Hey, Per! Schon genug vom Tanze? Nein, nein! Dann steuerst du falsch! Lass mich ins Haus! Hast du Angst vor dem Schmied? Angst sollte ich haben? Angst vor dem Schmied? Ja, das dir wie letztens in Lunde geschieht! Warst du das, der mit mir tanzen wollte? Ich war's und ich bin's. Also komm schon, komm! Aber nicht zu lange, hat Mutter gesagt. Hat Mutter gesagt? Hör mal, bist du von gestern? Machst dich lustig? Scheinst ja fast noch ein Kind. Oder bist schon erwachsen? Bin diese Ostern eingesegnet. Nun, so sag, wie du heißt, Mädchen. Dann redet es sich doch leichter. Ich heiße Solveig. Und wie heißt du? Per Günd. Ja, was ist denn? Was gibt's? Mein Strumpfband. Die Schleife ist aufgegangen. Einen Schluck, Peer? Nein. Auch nicht einen kleinen? Na, gib her. Da, nimm auch einen von mir. Also gut, einen Schluck. Komm, lass uns gehen. Bist du bange vor mir? Wer wäre nicht bange vor dir? In Lunde, da hast du ja gezeigt, was alles du kannst. Ich kann auch mehr, leg ich erst einmal los. Jetzt kommt in Fahrt. Erzähl, los. Ich kann den Teufel beschwören und bannen. Ich sperrte ihn einmal in eine Nuss. Die war wurmstichig, hatte ein kleines Loch. Ja, ja, versteht sie. Ach, meint ihr, ich dichte? Oh nein, Peer, nicht nötig. Dieselbe Geschichte hat mir als Kind schon mein Ahne erzählt. Du lügst! Dies hat sich mir zugetragen. Ja, ja, wie alles. Ah, ich kann reiten, hoch durch die Luft auf glänzendem Rappen. Oh, ich kann mancherlei, müsst ihr wissen. Der Prahlhans. Dieses Großmaul. So ein elender Lügner. Ja, wartet nur ab, ihr werdet schon sehen. Ja, warten. Nur, dir gerben wir noch das Fell. Pass auf, du! Wir schlagen dich windelweich. Erstechen könnte ich die ganze Bande. Kannst du wirklich durch die Luft reiten? Peer! Ich kann's, Mads Moon. Was ich sage, das stimmt. Kannst du mir nicht zur Braut hineinhelfen? Zur Braut? Wo ist sie denn? Auf dem Speicher. So, so. Auf dem Speicher. Och, Peer. Versuch's doch. Nein, ich kann dir nicht helfen. Peer. Die Ingrid allein auf dem Speicher. Solveig. Oh, wie gut, dass du da bist. Und jetzt komm, jetzt will ich im Tanze dich schwingen. Nein, lass mich. Was hast du? Du bist zu wild. Wild ist auch das Rehen, wenn der Sommer naht. Nun komm schon, Mädchen, und zier dich nicht. Nein, so. Ich mag nicht. Warum? Du hast getrunken. Du schämst dich, weil ich in Lumpen gehe, weil ich aussehe wie ein Vagabund. Nein, das tust du gar nicht, das ist nicht wahr. Ich trank aus Trotz, weil du mich gekränkt. Also komm jetzt. Nein, ich trau mich nicht mehr. Und vor wem bist du bange? Lass mich in Frieden. Oh nein, du. Hör zu, du musst nämlich wissen, ich kann mich verwandeln in einen Troll. Und liegst du heute in deinem Kissen, ich komm an dein Bett, wenn die Mitternacht voll. Hörst du ein Fauchen dran und ein Gekratze, so denke nur ja nicht, das wäre die Katze. Nein, das bin ich! Ein Werwolf bei Nacht. Ich fresse dein Schwesterchen. Gib nur acht. Und dir sauge ich aus den Adern das Blut. Oh. Tanze mit mir, Solveig. Nein, das war zu arg. Einen Ochsenpeer, wenn du mir hilfst. Also gut, Mads Moon. Die sollen sich wundern. So, Leute, jetzt wird es ausgetragen. Peer Gynt oder ich. Einer von beiden wird heute und hier auf den Rasen gelegt. Ja, sollen sie rauf? Nein, nur sich frotzeln. Die Faust muss her, Worte taugen zu nichts. Beherrsche dich, Mann. Mutter, wollen die ihn schlagen? Lasst uns lieber ihn aufziehen mit all seinen Lügen. Ins Gesicht ihm spucken, zum Teufel ihn jagen. Was ist? Gibst du auf? Nein, das Kalb wird geschlachtet. Sieh, Solveig, wie hoch man den Narren hier achtet. Der Schmied wird's ihm geben. Ich werd ihm was geigen. Wo steckt er denn? O Herr und Heiland! Hört doch nur, Vater, Mutter. Was ist? Peer Gynt. Schafft ihn her! Er hat, seht doch, da droben am Berg. Mit der Braut! Dieser Schuft. Ja, gibt's denn das auch? Der klettert die Steilwand hinauf wie eine Gemse. Und er trägt sie, als hätte er ein Ferkel gepackt. Die Schandtat, die zahlt er mir mit dem Leben. Geh, lass mich allein. Nach all dem? Wohin soll ich? Wohin du magst. Oh, wie schändlich. Spar die Tränen. Ich geh hier und du gehst da. Du vergisst, dass Schuld uns bindet. Ach, zum Teufel mit der Schuld und zum Teufel mit den Weibern. Bis auf eine. Und das wäre? Du bist's nicht. Wer ist es dann? Frag nicht, sondern geh dorthin, wo du herkamst. Liebster. Schweig. Locken erst und dann verlassen? Was denn hindert mich daran? Einen Hof habe ich zu bieten. Ist das alles? Sag doch, anträgst du ein Gesangbuch? Fließt golden dir das Haar vom Scheitel? Senkst du sittsam deine Blicke? Nun, gib Antwort. Mein Gott, Per. Kann dein Auge schamhaft blicken? Sagst du nein, wenn ich dich bitte? Per, ich glaube, du fieberst. Hört, wer dich sieht? Die Glocken läuten? Jesus, nein! Als dann, was soll's? Oh, du locktest. Du warst willig. Trostlos war ich. Ich von Sinnen. Doch du wirst mir es teuer zahlen. Billig scheint hier jeder Preis. Überleg es. Schon geschehen. Also gut, wir werden sehen, wer am Ende Sieger bleibt. Hol der Teufel Schuld und Reue. Hol der Teufel alle Weiber! Bis auf eine. Bis auf eine. Himmel und Erde, Wasser und Fels. Alles ist wider mich feindlich im Bunde. Alles bedroht voller Grimm meinen Peer. Der Nebel will in die Irre ihn führen. Das tückische Wasser lauert ihm auf. Die Berge murren, Lawinen grollen. Und gar erst die Menschen, die wollen ihn erschlagen. Sie dürfen's nicht, Solveig. Ich könnt's nicht ertragen. Meinst du, dein Sohn könnte Reue empfinden, könnte Buße tun und Vergebung erflehen? Nein, aber durch die Luft reiten auf einem Rehen, das kann er und mehr noch. Erzählt mir noch etwas. Dir, Solveig, von meinem Peer? Ja. Was denn? Alles. Alles? Ach, Kind, da wirst du bald müd. Nein, lasst euch nicht stören. Solange ihr reden mögt, mag ich auch hören. Nein, aber ist es denn auch zu glauben? Ha, dieser Bengel, der nichts als Flausen im Kopf, der immer nur große Reden geführt. Und auf einmal, da macht er mir solche Sachen. Ha, wenn's nicht zum Weinen wär, möcht man grad lachen. Ach ja, wir hielten von früh auf zusammen, denn mein Mann, musst du wissen, der tat nicht gut. Fuhr im Kirchspiel umher und vertrank unser Geld. Derweil hockten wir beide daheim, der Kleine und ich. Wir trösteten uns, so gut es halt ging, und wollten vergessen. Denn der Mut war nie meine starke Seite, und dem Schicksal ins Auge schauen, das ist so schwer. Man will ja auch gern seine Sorgen abschütteln und versucht, auf andere Gedanken zu kommen. Der eine nimmt Schnaps, der andere nimmt Lügen, und wir, naja, wir erzählten uns Märchen von Prinzen und Trollen und Ungeheuern. Auch Brautraub kam vor. Doch wer hätte gedacht, dass das auf den Peer solchen Eindruck gemacht? Oh, was für ein Schrei! Das war sicher ein Nöck aus dem See, der da schrie. Hilf, Himmel! Peer! Peer! Wir müssen ihn finden, wollen ihn suchen. Steckt er im Moor, müssen wir ihn herausziehen. Hat er sich verstiegen, müssen wir nach ihm ausziehen. Ja, und ist er verhext, muss die Glockenmann läuten. Die ganze Gemeinde ist hinter mir her, mit Knüppeln bewaffnet und auch mit Flinten. Allen voran der Hägstadtbauer und laut tönt der Ruf, Peer Gynt ist los! Ja, Peer Gynt ist los! Ach, es ist eine Lust! Das stärkt und erfrischt, das weitet die Brust! Peer Gynt ist los! Ist das ein Vergnügen? Das ist doch Leben! Das sind nicht bloß Lügen! Bart, Rund und Haare, Trollpackerei! Wollt ihr uns haben? Heute Nacht sind wir frei! Sennerinnen, wen ruft ihr da? Einen Troll, einen Troll! Bah, komm mir zärtlich! Trant, komm mir dreist! In der Hütte steht alle Lager verweist! Dreist ist zärtlich! Und zärtlich ist toll! Gibt's keine Burschen, so tut's auch ein Troll! Wo sind denn die Burschen? Die sind verreist! Der meine, der nannte mich Liebst und Braut, ist jetzt mit einer alten Witwe getraut. Meine? Traf eine Zigeunerin im Norden. Jetzt ist er selbst Zigeuner geworden. Der meine, der wollte unseren Bankert nicht haben. Jetzt weht er im Wind und füttert die Raben. Da, Trant und Kare, Trollbackerei, wollt ihr uns haben? Heute Nacht sind wir frei. Ich wieg euch 3 Trolle auf. Was? Soll das heißen, ein Bursche für 3? Ich werd's euch beweisen. Bist du so ein Kerl? Er knistert und sprüht. Er lodert, er glüht. Bart, Rund und Kahl, vorbei, vorbei. Ihr könnt uns nicht haben, wir sind nicht mehr frei. Auf dem Rhein übern Gendin geritten und quer durch die Luft. Wer es glaubt, gerauft, getrunken, gestritten und auf und davon mit der Braut, von Geiern gejagt und Trollen, bedroht vom Nöck aus dem See, gefeiert gleich mit 3 tollen Dirnen auf einmal. Oh weh, was tönt da wie fernes Geläute, was dröhnt mir im Ohr und im Hirn? Und wem verdank ich zum Teufel das glühende Band um die Stirn? Da oben 2 Adler schweben, gen Süden die Wildgänse ziehen. Und ich soll im Drecke hier kleben, durch Schlamm waten bis zu den Knien. Ich will mit! Ich will baden mich rein in des Windes wildesten Tanz, will hoch hinauf und hinein in des Lichtes lautersten Glanz. Was ist das? Dort vom Ronde Gebirge leuchten Zinnen zu mir her. Kann ich meinen Augen noch trauen? Sie haben verhext dich, Peer. Strahlend am Himmel steht es, ein Schloss, hell glänzt das Portal. So bleib doch. Nein, schon vergeht es und sinkt zu den Schatten im Tal. Peer, da bist du ja, Peer. Ich will nicht Peer heißen, wenn es nicht wahr ist. Und es ist so wahr, wie du lieblich und schön bist. Willst du die meine sein? Sollst es gut bei mir haben, weder mit Spinnen noch Weben dich plagen. Und zu essen kriegst du, bis du schier platzt. Will nie an den Haaren dich ziehen. Nicht mich schlagen? Dich schlagen? Aber Kind, wo denkst du hin? Was ein Königssohn ist, der tut sowas nicht. Bist du ein Königssohn? Ja. Ich bin Dovre Königstochter. Wahrhaftig? Schau, schau, das trifft sich ja gut. Vater hat sein Schloss dort im Rondegebirge. So? Mir scheint, da ist Mutters Schloss größer. Kennst du meinen Vater? Er heißt König Brose. Kennst du meine Mutter, die Königin Ose? Wenn Vater wütend ist, bersten die Felsen. Sie stürzen ein, wenn Mutter bloß schilt. Doch wie läufst du herum? Hast du nur diese Lumpen? Oh, du solltest mal meinen Sonntagsstaat sehen. Ich gehe auch werktags in Samt und Seide. Es sieht zwar eher wie Unkraut aus. Das scheint dir nur so. Du musst nämlich wissen, alles bei uns hat ein Zwiefachgesicht. Darum kommst du zu meines Vaters Palast, so könntest du leicht dem Irrtum erliegen, dass du einen wüsten Schutthaufen vor dir hast. Ja, ist es zu glauben? Haha, genau wie bei uns. Statt goldener Säulen siehst du rußige Balken. Und die schimmernden Scheiben könntest du glatt für Bündel aus alten Lumpen halten. Was schwarz ist, scheint weiß. Was groß ist, scheint klein. Schön scheint hässlich und schmutzig scheint rein. Ja, Peer, ich sehe es. Wir 2 sind ein Paar. Wie das Bein und die Hose, wie der Kamm und das Haar. Brautpferd! Mein Brautpferdchen, komm herbei. Ich sehe nur ein Schwein. Doch heisa Juchai, sitz auf, jetzt reiten wir beide zum Schloss. Spute dich, eile mein edles Ross. Schlachtet ihn, härtet ihn, Missetat, gehört. Der aus dem Tal hat unsere wonnigste Maid betört. Darf ich ihn in den Finger schneiden? Darf ich ihn in den Schenkel beißen? Soll er im Kessel gesotten werden? Soll er am Spieße braten oder im Ofen schmoren? Halt! Nicht so hitzig! Seien wir ehrlich. Es ist mit uns in letzter Zeit recht bedenklich zurückgegangen. Und wer nicht weiß, wie lange er es noch macht, der soll eine hilfreiche Hand nicht verschmähen. Zudem scheint der Bursche aus gutem Holze. Und groß und kräftig ist er ja auch. Du willst also meine Tochter haben? Ja, und ein Reich als Mitgift dazu. Die Hälfte bekommst du, solange ich lebe. Und das Ganze ist dein, wenn ich einst nicht mehr bin. Einverstanden. Ja, sagte mein Junge. Einiges musst auch du nun geloben. Und brichst du den Pakt nur in einem Punkt, so hast du das Reich und dein Leben verwirkt. Zunächst einmal musst du von heute an alles, was außerhalb unserer Grenzen lebt, meiden. Den Tag sollst du scheuen, die Tat und das Licht. Wenn ich König hier werde, halte ich das leicht. So dann, nun will deinen Witziger proben, was unterscheidet Troll und Mann? Mir scheint, sie gleichen sich auf ein Haar. Die Großen wollen schlachten und braten, die Kleinen möchten kratzen und beißen. Genau wie bei uns, wenn sie nur dürften. Sehr wahr. Insoweit sind wir uns einig. Doch schwarz ist nicht weiß, Tag ist nicht Nacht. Einen Unterschied muss es also wohl geben. Nun höre und merk dir, worin er besteht. Da draußen, unter dem Tagesgestirn bei den Menschen, heißt es: Mann, sei du selbst. Doch hier bei uns, hier unter uns Trollen, da heißt es: Troll, sei dir selbst genug. Ermisst du die Tiefe? Das scheint mir verschwommen. Dir selbst genug. Dieses trotzige Wort musst fortan auch du dir zu eigen machen. Ja, aber... Sonst kannst du nicht König hier werden. Meinetwegen, es ist ja nicht weiter schlimm. Drittens und ferner musst du dich bequemen, mit unserer Küche vorlieb zu nehmen. Die Kuh gibt Fladen, Met gibt der Stier. Und prüf nicht erst lange Geschmack und Gerüche. Die Hauptsache ist, das merke dir, der Trank ward gebraut in der eigenen Küche. Es heißt ja, der Mensch soll sich überwinden und mit der Zeit fällt es wohl auch leichter. Also her mit dem Trank. Das nenne ich vernünftig, mein Sohn. Du spuckst. Nun ja, aller Anfang ist schwer. Ja, nun musst du die Christenkleider ablegen. Darauf legen wir großen Wert. Hoftroll, bind ihm meinen Sonntagsschwanz um. Untersteht euch. Das geht entschieden zu weit. Meint ihr, ich ließe zum Narren mich halten, zum Tiere mich machen? Du irrst, mein Sohn. Ich mache dich nur zum schicklichen Freier. Du bekommst dein Schwänzchen mit brandgelber Schleife, was bei uns als höchste Auszeichnung gilt. Was ist der Mensch? Ein Nichts, ein Hauch. Und wenn es bei euch nun einmal so üblich, bind um. Ja. Nun, du lässt doch mit dir reden. Was hast du vor? In das linke Auge ritz ich dich leicht, dann schielst du ein wenig. Doch alles, was du erblickst, scheint dir schön. So, dann schneide ich rechts dir die Linse heraus. Bleib mir vom Leibe! Bedenke, mein Sohn, welches Maß an Verdruss dir damit erspart bleibt. Wer sehend ist, leidet, entspringt nicht dem Auge der bitteren Tränen ätzende Lauge. Sehr wahr. Und es steht ja wohl auch geschrieben, ärgert dein Auge dich, reiße es aus. Nur eins wüsste ich gern, wann heilt so ein Schnitt? Wann stellt sich die menschliche Sicht wieder her? Die menschliche Sicht? Nie und nimmermehr. Ja, wenn es so ist, da darf ich mich dankend empfehlen. Halt, Freundchen! Ha, man kommt zwar leicht hier herein, doch öffnet die Tür sich nicht wieder nach draußen. Willst du mich etwa gewaltsam halten? Jetzt höre, Prinz Peer, und sei vernünftig. Du hast ohne Zweifel Begabung zum Troll. Und du bist doch auch willens, einer zu werden. Ja, ja, das stimmt schon. Was tut man nicht alles, wenn die Braut ein Reich als Mitgift bekommt? Nur hat schließlich an jedes Ding seine Grenzen. An euch auf alle Zeit sich zu binden, nie mehr ins Menschsein zurückzufinden, als Troll zu leben und auch zu sterben, sich euch zu verschreiben auf Gedeih und Verderben, das möchtest du wohl, doch da mache ich nicht mit. Du elender Knirps, weißt du auch, wer ich bin? Erst kommst du meiner Tochter zu nahe. Du wagst zu behaupten? Und du? Kannst du leugnen, dass du in Gedanken ihrer begehrt? Ach, nur in Gedanken, wenn's weiter nichts ist. Ihr Menschen bleibt euch doch immer gleich. Zwar, den Geist bekennt ihr laut mit den Lippen, doch Respekt habt ihr nur vor der Faust in den Rippen. Du meinst, ein Wunsch, ein Begehren sei nichts. Ehe das Jahr sich geendet, bist du Vater, mein Peer. Macht auf, ich will raus! In ein Boxfell genäht, schicken dein Junges wir dir hinterher. Oh, wär ich bloß wach. Geschehen ist geschehen. Und das eine steht fest. Dein Sprössling wird wachsen. So ein Bastardprinz Peer wächst unheimlich schnell. Ich sag euch ganz offen, wie es um mich bestellt. Ich bin gar kein Prinz und ich habe auch kein Geld. Es ist überhaupt an mir nicht viel dran. Und besser, sie nimmt einen anderen Mann. Zerschmettert ihn! Werft ihn in die Schlucht! Dürfen wir nicht erst ein bisschen ihn jagen? In ihn kratzen und beißen? Katz und Maus mit ihm spielen? Also gut, meinetwegen, aber macht's kurz. Ich bin verärgert und will zu Bett. Weg da, Teufelszeug! Lasst mich in Ruhe! Jagt ihn! Sperrt alle Ausgänge zu! Packt ihn und schlagt ihn an Armen und Beinen! Au! Ah. Der Alte war schlimm. Schlimmer sind die Kleinen. Beißt ihn! Zerreißt ihn! Wär ich klein wie eine Maus. Schließt den Kreis! Schließt den Ring! Ah, wär ich eine Laus! Jetzt auf ihn! Ihm hinein ins Gesicht! Zu Hilfe! Mutter! Das überlebe ich nicht. Geläut im Gebirg. Fort, Kinder, fort! Der Schwarzrock geht um. Bedroht ist der Ort. Ich sehe dich nicht in der Finsternis. Antworte! Wer bist du? Ich selbst. Mach Platz. Geh außen herum. Hier ist Platz genug. Nein, auch hier ist es unmöglich. Du verstellst alle Wege. Was willst du von mir? Wer bist du? Ich selbst. Kannst das Gleiche du sagen? Ich sag, was ich will und mein Ast hier kann schlagen. Wer bist du? Der, der nicht gerad ist. Sieh an. Jetzt wird das Rätsel schon etwas klarer. Mach Platz, du Krummer! Geh außenrum, Peer. Nein, quer durch! Da fiel er! Oho, sind hier mehr? Nein, Peer Gynt. Nur der Krumme. Ein einziger nur. Unverwundbar und tödlich getroffen, die Krümmung. Erschlagen und gleichwohl lebendig, das Krumme. Hin und her. Dieselbe Länge aus und ein, die gleiche Enge. Ich stoße dagegen bei jedem Schritte. Ich denke, ich bin draußen und stehe in der Mitte. Nenne dich, zeige dich mir. Was bist du, wer? Der Krumme. Nicht tot und auch nicht lebendig. Ein gestaltloser Nebel, als wäre man umlagert von einem Rudel schläfrig knurrender Bären. Kämpfe! Der große Krumme gewinnt ohne Kampf. Die Klauen ins eigene Fleisch geschlagen, dass ich rinnen spüre mein warmes Blut. Es ist soweit. Ja, er kommt Fuß um Fuß. Er wankt. Er wimmert. Ich habe gewonnen! Herbei, dunkle Vögel! Willst du mich retten? Mädchen! So wart nicht lang! Dein Gesangbuch, schleudere es ihm ins Gesicht! Und kaufe ich mich los um den Preis solcher Pein? Die Qual ist zu groß. Gesalzenen Hering müsste man jetzt haben. Nanu. Kleine, du, was suchst du denn hier? Solveig, meine Schwester. Solveig? Wo ist sie? Dort in der Hütte, hinter dem Felsen. Nein. Komm mir nicht nahe, sonst laufe ich fort. Hast wohl Angst, ich könnte dir was zuleide tun? Schäm dich. Weißt du auch, wo ich heute Nacht gewesen bin? Vom Dovre-Alten, die Tochter ist hinter mir her. Dann war es gewiss gut, dass man die Glocken geläutet hat. Die Glocken, als ob mir das Gebimmel was bedeuten tät. Was sagst du? Oder läuft sie schon? Warte, Solveig. Solveig! Auf und davon. Leicht wie der Wind. Du hast sie vertrieben mit deinem Gerede. Schau, Helga, was ich hier in der Tasche habe, einen silbernen Knopf, den schenke ich dir. Du musst dafür nur ein gutes Wort... Lass mich los! Nun nimm schon. Nein, da steht dein Essen. Helga, sag ihr nur, sie soll mich nicht vergessen. Sag mir doch, Kari, was rumpelt da draußen? Die Leute von Hegstadt sind's, Mutter Ose. Fahren die letzte Fuhre vom Hof. Ach, führe man mich doch endlich davon zur letzten Fahrt auf den Gottesacker. Die Menschen treiben es wirklich zu arg. Was der Bauer mir ließ, hat der Lehnsmann genommen. Nicht mal das Zeug auf dem Leib ward verschont. Nun, aber in der Stube hier dürft ihr doch bleiben. Freilich, man gönnt uns das Gnadenbrot, der Katze und mir, bis an unser Ende. Doch der Hof ging verloren. Man nahm uns das Erbe. Mein Pär war nicht da. Keiner wusste mir Rat. Tja, Mutter, der Pär kam euch teuer zu stehen. Pär? Aber Kari, was redest du da? Sie kam ja doch unversehrt wieder nach Haus, die Ingrid. Nein, Schuld hat der Teufel allein. Der hat meinen armen Jungen verführt. Wäre es nicht besser, man tät nach dem Pfarrer schicken? Es steht schlimmer um euch, als ihr vielleicht meint. Ich darf noch nicht sterben. Da ihn alle verlassen, muss ich seine Mutter doch zu ihm halten und nach Kräften ihm helfen. Das ist meine Pflicht. Wo sind seine Strümpfe? Da zwischen dem anderen Gerümpel. Nein, sieh doch! Was find ich hier? Eine Schmelzkelle. Kari! Mit der hat als Kind er Knopfgießer gespielt. Und Knöpfe gegossen. Hier sind die Strümpfe. Ach, herrje, lauter Löcher. Sobald sie gestopft sind, will ich zu Bett und unter die Decke. Ich fühle mich so elend. Zwei Wollhemden, Kari, die haben sie vergessen. Wahrhaftig, das haben sie. Leg das eine beiseite. Oder besser, wir nehmen gleich alle beide das Hemd, das er anhat. Ist schon so dünn. Wohl, wohl, Mutter Ose, nur... Ist das nicht Sünde? Mag sein. Doch der Pfarrer, wie du wohl weißt, uns Vergebung all unserer Sünden verheißt. Hm. Mir scheint, es ist fertig. Mein kleines Haus. So einsam im Schneewald. Schön sieht es aus. Noch ein Schloss muss davor, die Tür zu verriegeln und gegen allen Spuk zu versiegeln. Solveig. Gott segne dein Tun. Mich erreichte dein Wort. Ich kam, weil du riefst. Schick mich nicht wieder fort. Solveig, ist's möglich? Bist du's? Bist du da? Ja, du bist's. Und du kommst ohne Scheu mir so nah? Botschaft von dir brachte Helga das Kind. Botschaft von dir trug mir zu jeder Wind. Botschaft barg, was deine Mutter erzählte, barg der Traum, der mich lockte. Der Traum, der mich quälte. Schlaflose Nächte und freudlose Tage gaben mir Antwort auf meine Frage. Antwort gab mir mein Herzeleid. Und die Antwort hieß, mach dich auf, es ist Zeit. Und deine Eltern? In Gottes Welt habe ich kein Menschenherz, das mich noch hält. Kenn weder Vater noch Mutter mehr. Ich ging fort von allen. Und doch, es war schwer, verzeih mir der Himmel. Solveig, du Reine, um zu mir zu kommen? Ja, zu dir alleine. Da ich von all meinen Lieben geschieden, musst du mir nun alle sein. Heimat und Frieden. Du weißt, dass mein Hof mir und Erbe genommen. Meinst du, deines Erbes wegen sei ich gekommen? Und du weißt, dass für vogelfrei man mich erklärt. Verlasse ich den Wald, ist mein Leben nichts wert. Ich forschte nach dem Weg und man horchte mich aus. Sie fragten, wohin? Ich sagte, nach Haus. Was soll dann der Riegel? Fort mit Nägeln und Planken! Jetzt braucht's keinen Schutz mehr vor argen Gedanken. Hab ich dich bei mir, so bin ich gefeit, und wohnst du darin, ist die Hütte geweiht. Solveig, lass dich anschauen. Nein, nur von fern dich anschauen. Du leuchtest hell wie ein Stern. Oh, herbeigesehnt habe ich dich Tag und Nacht. Doch dass du wirklich kommst, wer hätte es gedacht? Darf ich dich heben? Was bist du leicht, du liebliche Last, du Herz, dem nichts gleicht. Sieh, die Hütte, die ich gebaut und gezimmert. Doch das kommt wieder weg, es ist zu gering. Klein oder groß, gering oder prächtig, hier bin ich zu Haus. Hier wohnt mir das Glück. Und du weißt es gewiss? Für alle Zeit? Der Weg, den ich kam, führt nicht mehr zurück. So hab ich dich, Solveig. So bist du mein. Hinein in die Stube. Tritt ein. Geh hinein. Ach, die Prinzessin gewonnen. Errungen die Braut. Hurray, und jetzt wird ein Schloss gebaut. Guten Abend, Hans Dampf. Was gibt's? Wer da? Alte Bekannte, Peer Gynt. Hast du mich denn vergessen? Wie kann ich vergessen, wen nie ich gekannt? Wann hätten wir zwei uns jemals gesehen? Nun, das letzte Mal, als wir uns kennenlernten. Gib zu trinken, Peer. Dein Sohn hier hat Durst. Was sagst du da? Sohn? Hey, bist du besoffen? Und du, hast du keine Augen im Kopf? Man erkennt doch das Ferkel wohl schon am Fell. Siehst du denn nicht, dass der Hinkefuß so lahm ist wie seines Vaters Sinn? Du willst behaupten... Willst du etwa leugnen? Wie ist es, mein Teufelchen? Möchtest du gern zu deinem Vater? Den spucke ich an. Und wenn ich erst groß bin, schlage ich ihn tot. Dieser grässliche Bengel... ist rasch gewachsen. Unser Sohn und Enkel von König Dovre. Du wagst es, du alte, hässliche Hexe! Peer Gynt, du bist reichlich grob. Was kann ich dafür, dass ich nicht mehr so schön wie im Sommer, da du mir Augen machtest? Als im Herbst dich gebar, stand der Teufelgevatter, Da ist schließlich kein Wunder, wenn man alt wird und krumm. Doch du brauchst nur die Kleine da drin vor die Tür zu setzen, sie dir aus dem Sinn zu schlagen. So wird Dovre Königs Tochter, lieber Freund, für dich ganz allein wieder jung und schön. Fort, oder ich schlag dir den Schädel ein. Oho, Per Günd, mich vertreibt kein Schlag. Ich komme wieder, Tag für Tag. Ich lausch an der Türe, ich lug durch die Ritzen. Und sehe ich mit deinem Täubchen dich sitzen, wirst du zärtlich, Per Günd, ich setz mich dazu und verlange mein Teil. Eher geb ich nicht Ruh. Ihr seid nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Du willst heiraten, Liebster. Ich halte mit. Leb wohl inzwischen. Höllisches Gespenst. Und das alles? Nur wegen eines Gedankens, eines heimlichen Wunsches. Wirklich schlimm für dich, Per. Gottlob. Jetzt ist er verschwunden, der Spuk. Die Hexe der Bänge. Ach, es war Lug und Trug. Aus den Augen wohl, doch aus dem Sinn? Nein. Oh, Solveig, du reine, du Herz, dem nichts gleicht. Geh außen herum, sprach der Krumme zu mir. Ausweichen. Mir scheint, der Rat gilt auch hier. Mein Schloss liegt in Trümmern, noch ehe es gebaut. Hohe Mauern trennen mich von der Braut, der ich eben ganz nah. Wüst, öde und leer ist auf einmal es in mir und rings um mich her. Hineingehen zu ihr, so befleckt und entehrt, in Gesellschaft all dieser üblen Gespenster, reden und doch nicht die Wahrheit sagen, beichten und doch das Schlimmste verschweigen? Nein. Und hättest du Arme so stark und so lang wie die höchsten Föhren am Bergeshang und trügest du sie auf Händen allein, es wär doch zu nah und sie bliebe nicht rein. Kommst du nun? Geh außen herum. Was sagst du? Du musst dich ein wenig gedulden. Es ist dunkel hier. Und die Last, die ist schwer. Ich komme und helf dir. Zu zweit trägt sich's leichter. Nein, lass nur. Ich muss es alleine schaffen. Wie du meinst. Doch bleib nicht zu lange mehr aus. Sei nicht ungeduldig, Kind. Sondern warte. Ob kurz oder lang, du musst warten. Ich warte. Will er denn gar nicht kommen? Oh mein Gott, ich warte so sehr. Ich habe noch so viel ihm zu sagen. Und viel Zeit dazu bleibt mir nicht mehr. Guten Abend, Mutter. Oh, Per. Dem Himmel sei Dank, mein Junge. So fandest du doch noch her. Aber ist das auch nicht zu gefährlich? Hier ist ja dein Leben verwirkt. Mein Leben ist nicht so wichtig. Ich musste mal reinschauen bei dir. Ach, Per, mit mir geht's zu Ende. Ich weiß, dass ich bald nicht mehr bin. Da wollte ich schwerem entfliehen und meinte, hier sei ich frei. Hast du's kalt an Händen und Füßen? Ja, Per, es ist bald vorbei. Siehst, meine Augen du brechen, so drück sie behutsam mir zu. Und dann muss den Sarg du besorgen, einen schönen. Versprich mir das, du. Ach nein, das stimmt ja. Still, Mutter. Damit eilt's wohl noch nicht so sehr. Sieh mal an, unsere alte Katze. Die lebt also immer noch. Aber nachts, das Gemaunz und Gekratze. Was das heißt, das weiß man ja doch. Sag, was gibt es Neues im Tale? Ja, hier soll eine immerzu fortwollen, hinauf in die Wälder. Gib Mats Moon jetzt Ruhe. Und der Schmied, wo ist der gelandet? Ach, hör mir bloß auf an dem. Ich möchte mit dir lieber noch reden von der... Na ja, du weißt schon von wem. Hast du Durst? Soll ich Wasser dir holen? Liegst du auch gut? Es ist kurz, dein Bett. Ja, mir ist, als ob just in dem Bette ich als Junge geschlafen hätte. Weißt noch, wie oft du am Abend so bei mir auf der Kante gehockt und mit Märchen, Liedern und Reimen mich in weite Fernen gelockt? Und ob ich's noch weiß. Wenn dein Vater über Land fuhr und ließ uns allein, dann wurde das Bett ein Schlitten. Wir spannten ein Schlittenpferd ein, einen feurigen, schwarzen Traber. Erinnerst dich auch noch an den? Ja, freilich, der Karrierkater, der war dazu ausersehen. Zum Schlosse westlich des Mondes, zum Schlosse östlich der Sonne, zum Soria-Moria-Schlosse ging's schnurstracks auf und davon. Was stöhnst du denn? Je, der Rücken, da sitzt so ein arger Schmerz. Das machen die harten Bretter. Komm, ich stütz dich. So, streck dich aus. Siehst du, jetzt liegst du doch besser. Nein, Bär. Ich will fort aus dem Haus. Du bleibst hübsch unter der Decke. Ich setz mich ans Fußende dort und dann fahren wir ganz wie vor Zeiten auf und davon weit fort. Wär's nicht besser, die Bibel zu holen? Das Herz ist so bang mir, so schwer. Im Soria-Moria-Palaste gibt's ein Fest. Da geht es hoch her. Ruh dich aus im behaglichen Schlitten. Wie im Flug trägt dich hin unser Ross. Aber bin ich denn eingeladen? Man erwartet uns beide im Schloss. Hü, Rösslein, spute dich, Rappe. Sag, Mutter, frierst du auch nicht? Ja, wenn der Gaul sich so ins Zeug legt, da spürt man den Wind im Gesicht. Was sind das für schrille Töne? Der Schellen silberner Klang. Und jetzt... Dieses dumpfe Dröhnen. Wir fahren übers Eis, sei nicht bang. Doch, ich fürcht mich, Peer. Dieses Wimmern und Stöhnen. Was ist das, mein Kind? Die Wipfel der Tannen rauschen und flüstern im nächtlichen Wind. Da hinten leuchtet's und schimmert. Wo kommt all der Lichterglanz her? Aus den Fenstern des festlichen Saales. Man tanzt, kannst du's hören? Ja, Peer. Am Tore, da steht... St. Peter! Und bittet dich höflich herein. Grüßt er. Er verneigt sich respektvoll und schenkt aus vom süßesten Wein. Oh nein, Peer. Was sind das für Freuden, zu denen du mich, Arme, da fährst? Hü, Rösslein, spute dich, Rappe! Nur die Fahrt, Peer, die strengt mich so an. Du fährst. Doch nicht falsch. Schau, Mutter, gleich sind wir am Ziele. Dort heben die Zinnen sich schon. So will denn die Augen ich schließen und vertrauen auf dich, mein Sohn. Im Schloss ist Gewühl und Gewimmel. Alles drängt sich begierig am Tor. Denn jetzt kommt Peer Gynt gefahren. Er fährt mit der Mutter vor. Was sagst du da, Herr St. Peter? Keinen Zutritt? Das glaube ich dir nie. Lange dürftest du suchen, nach einer Haut so ehrlich wie die. Von mir will ich weiter nicht reden. Ein Gläschen, das schlage ich nicht aus. Und wollt ihr mich nicht bewirten, so fahre ich halt wieder nach Haus. Doch Mutter, die sollt ihr mir ehren. Weit sei ihr das Tor aufgetan. Denn bessere als sie kommen schwerlich heutzutage von der Erde hier an. Oho, Gottvater persönlich... Jetzt möchte ich St. Peter nicht sein. Hör auf, Petrus, mit dem Theater und lass Mutter Ose herein. Ja, wusste ich das nicht, was, Mutter? Lieg nicht so reglos und schweigend. Sprich, Mutter. Ich bin's, dein Peer. Ja, Rösslein. Jetzt kannst du verschnaufen. Wir sind da. Weiter fahren wir nicht mehr. Hab Dank für all deine Tage. Für Schelte und Zärtlichkeit. Ich war nur noch dein Kutscher. Auf der Fahrt in die Ewigkeit. Was? Peer? Na, dann hat ja ein Ende, Gottlob, unsere bitterste Not. Nein, was schläft sie fest? Oder ist sie etwa gar... Still, sie ist tot. Tot? Erweis Mutter die letzte Ehre. Ich mach mich davon, ich muss fort. Willst du weit? An die Küste, zum Meere. Was? So weit? Und noch weiter, von dort. Well, so wollen wir das Glas erheben auf Sir Peer Gynt, den großen Räder. A la vôtre. Prost. Trinkt, trinkt ihr Herren. Wer zum Genuss geboren ist, der soll genießen. Mein lieber Gynt, Sie sind als Wirt unübertrefflich. Zu viel Ehre. Ich teile das Lob mit meinem Geld. Monsieur, Sie sind ein Mann von Welt. Es zeichnet Sie vor anderen aus ein je ne sais pas. Qua. Ein Hauch, ein Schimmer freier Gebarung, ein klarer Blick durch Dunst und Rauch, von keinem Vorurteil getrübt, kurz, Urnatur plus Welterfahrung. Und fragen wir nach dem Warum? So ist der Grund alsbald gefunden. Ich hielt mich frei vom Joch der Ehe. Das ist's. Die Sache ist ganz klar. Ein echter Mann. Was soll er sein? Er selbst, vom Scheitel bis zur Zehe. Doch kann er das als Karrengaul für andere Leute wohl und wehe? Dies gänzlich für sich selber da sein, es stieß, so möchte man vermuten, gelegentlich auf Hindernisse? Gewiss, gewiss. Anfänglich schon. Ja, einmal hing's an einem Haar, dass ich ins Garn gegangen wäre. Allein ich zog zu guter Letzt mit Anstand mich aus der Affäre. Ich ließ dabei ein wenig Blut. Doch eben dieses Blut vermehrte den Wert der eigenen Person. Der Aderlass trug reichen Lohn. Bedenkt, ihr Herren, wie mir's erst in Amerika ergangen. Denn womit habe ich angefangen? Mit nichts. Ja, Freunde, das ist schwer. Ich kämpfte hart ums trockene Brot und oftmals wollte ich hier verzagen. Doch hängt an seinen Erdentagen der Mensch und bitter ist der Tod. Nun wohl, Fortuna war mir hold. 10 Jahre später galt ich schon als Krösus aller großen Händler. Mein Ruhm drang in die fernsten Länder. Ich hatte stets das Glück an Bord. Well, und als Fracht? Hauptsächlich Neger. Von Afrika nach Carolina und Buddha-Statuen nach China. Mon Dieu. Wahrhaftig? Den Herren scheint dies offenbar hart an der Grenze des Erlaubten. Mir selbst erschien es, ich gestehe's, bedenklich, ja sogar verwerflich. Nur glaubt mir, Freunde, hat man erst einmal begonnen. Fällt es schwer, von heute auf morgen Schluss zu machen, doch nähere ich langsam mich den 50ern. Da fragt man sich, wann einem wohl die Stunde schlägt. Und wenn das Haar allmählich grau wird, sich das Gewissen stärker regt. Was also tun? Den China-Handel einstellen? Keine gute Lösung. Viel besser, noch ihn zu erweitern. Zusätzlich Zu den Heidengöttern entsandt ich daher Missionare nach China, stattete sie aus mit allem, dessen sie bedurften, mit Strümpfen, Bibeln, Rum und Reis. Alright, und nur zum Einkaufspreis? Oh nein, es machte sich bezahlt. Für jeden eingeführten Götzen ward nun ein Kuli missioniert, sodass die Wirkung kompensiert. Die ganze Kunst besteht darin, sich nie im Leben festzulegen. Man halte sich die Hände frei und hüte sich wie vor der Pest, vor der gefährlichen Entscheidung, die keine Korrektur erlaubt. Well, das ist recht gut und schön. Gestatten Sie nur eine Frage. Sie haben Geld, viel Geld. Und nun? Zunächst einmal auf Reisen gehen. Ja, deshalb lud ich euch, ihr Herren, hier auf mein Schiff in Gibraltar als Fahrtgenossen und zum Tanz um meines goldenen Kalbsaltar. Charmant bemerkt. Fürwahr. Höchst witzig. Doch niemand geht auf große Fahrt, der nicht ein Ziel im Auge hätte. Nicht wahr, Sir Günd? Und welches ist das Ihre? Ich will Kaiser werden. Was? Ja, Kaiser. Wow. In aller Welt. Als Kind schon ritt auf goldener Wolke ich übers Meer, bestaunt vom Volke, stieg auf wie eine Seifenblase und fiel recht unsanft auf die Nase. Doch meinem Traum, dem blieb ich treu. Das Gündsche ich. Das ist ein Heer von Wünschen, ist ein ganzes Meer von Launen, Lüsten und Beschlüssen, von haben wollen, haben müssen, ein Meer, das diese Brust bewegt und als mein Herzschlag in mir schlägt. Doch wie der Herr des Staubs bedarf, um dazustehen als Herr der Welten, so brauch ich Geld, bedarf des Goldes, dass man als Kaiser mich lässt gelten. Ja und? Das Geld, das haben Sie. Oh nein, ich hab noch nicht genug. And therefore, wenn ich recht verstehe, braucht's erst eine Kapitalsanlage, die sich rentiert. Sie ist zur Hand. Vor Nacht noch stechen wir in See und unser Schiff nimmt Kurs nach Norden. Depeschen, die mich heute erreichten, vermelden eine Neuigkeit von alarmierender Bedeutung. Welche Nachricht? Hellas brennt. Die Griechen haben sich erhoben. Hurra! Nach Hellas! Auf! Für Frankreichs Ehre verbünde ich mich dem Freiheitsheere. Zu Lieferungen gerne bötig. Nicht zu Appellen, falls es nötig. Was gehen mich die Griechen an? Ich unterstütze den, der stärker, und leih mein Geld dem Muselmann. Impossible. Zweifellos ein Scherz. Es ist wohl besser, meine Herren, wir heben jetzt die Tafel auf und gehen friedlich auseinander, ehe sich der Freundschaft letzter Hauch verflüchtigt hat als blauer Rauch. Gehen Sie nach Hellas. Bitte sehr. Ich bring die Herren gratis hin und schick bewaffnet euch an Land. Schlagt wacker euch für Recht und Freiheit. Dem Türken macht die Hölle heiß. Vortrefflich. Das erhöht den Preis der Hilfe, die ich ihm gewähre. Und fallt ihr auf dem Feld der Ehre, so sei's von Herzen euch gegönnt. Was mich betrifft, ich habe Geld. Und daher bin ich auch so frei, ich selbst zu sein. Peer Günd. Goodbye. Verräter. Miserabel. Ich sah mich schon als Freiheitsheld von schönen Griechinnen umringt, die mir den Siegeslorbeer reichen. Ja, Ruhm und Ehre, gut und schön. Das Schlimmste ist doch der Verlust. Ist das Geschäft, das uns entgangen. Goddamn. Und im Bauche dieses Dampfers ruht wie in einem dunklen Grabe des Sklavenhändlers finsteres Gold. Hurra! Ich hab's! Das ist die Lösung. Sein Kaisertraum ist ausgeträumt. Jetzt, Freunde, gilt es rasch zu handeln. Schnell fort. Wohin, Monsieur? An Bord. Die Mannschaft lässt sich leicht bestechen. Sie, Walton? Ja, ich gehe aufs Ganze und annektiere seine Yacht. Zwar ist es nicht fair, doch eine solche einmalige Chance nimmt man wahr. Eh bien, was soll man anderes tun? unmöglich. Ich träume. Gleich wache ich auf. Meine sauberen Freunde hinaus aufs Meer und in guter Fahrt? Doch das dürfen sie nicht. Oh, höre mich, Herr, und halte Gericht. Hörst du, Gottvater? Ich bin's, Peer Gynt. Wenn du mir nicht hilfst, dann bin ich verloren. Halte die Diebe! Lass die Segel sie vieren! Lass irgendwas mit den Maschinen passieren! Nur hilf mir! Lass alles andere jetzt liegen! Die Welt kommt so lang auch alleine zurecht! Gott ist ratlos. Das Flehen findet keine Erhörung. Explodiert. Versinkt mit Mann und Maus. Beim Himmel, das ist die gerechte Strafe. Mir war es bestimmt, gerettet zu werden und jenen da kläglich unterzugehen. Wie tröstlich ist es, wie herzerhebend, sich so separat behütet zu sehen. Aber hier in der Wüste, wie soll das bloß werden? Ohne Geld, ohne Nahrung, wie still ich den Durst? Oh, das findet sich wohl. Lass den Herrn nur walten. Er wird dich gewiss auch ferner erhalten. Siehst du die scharfen Lanzenspitzen? Der Reiter dort hinter den Palmen blitzen? Das sind des Sultans Reiter. Schon spür ich das Erz mir die Brust aufschlitzen. Die Todesangst lässt Blut und Wasser mich schwitzen. Sie werden uns fangen mit unserer Beute. Des Sultans Kleider, dem Pferd und dem Gold. Mein Vater war Dieb. Sein Sohn, er muss stehlen. Mein Vater war Hehler. Sein Sohn muss hehlen. Schritte, ganz nah. Ins Versteck ist zu spät. Diese Höhle ist tief und groß der Prophet. Welch endlose, unermessliche Weite. Ganz in der Ferne schreitet ein Strauß. Sonst alles leblos. Was mag sich Gott wohl gedacht haben, als er die Wüste schuf, diese glühende Öde, unfruchtbar und tot? Wozu? Und das Meer liegt im Westen, zurückgestaut wie durch einen Deich, hinter Höhenzügen, am Rande der Wüste. Ja, so könnte man doch. Die Höhe ist schmal, ein Durchstich genügte. Durch den Kanal würde brausend das Wasser schießen und als Lebensstrom sich in die Wüste ergießen. Was jetzt wie ein brennendes Grab sich erstreckt, es wäre alsbald von Wasser bedeckt. Überall wächst es, die Gräser sprießen, die Palmen stehen in blühenden Wiesen, die Siedler strömen in Massen herbei, um Dörfer zu bauen und Städte zu gründen. Auf neuer Erde ein neues Land. Gyntiana, nach mir, seinem Schöpfer, benannt. Ja, es ist möglich. Ich brauche nur Kapital. Einen Schlüssel aus Gold, um das Meeresportal zu öffnen. Und schon kann alles beginnen. Nur rasch. Jede Minute ist kostbar. Zeit ist Geld. Und Geld ist viel wert. Mein Reich. Mein halbes Reich für ein Pferd. Ein Pferd. Und Kleider. Waffen und Schmuck. Ja, ist das denn möglich? Ich kann es kaum glauben. Unglaubhaft? Gewiss doch auch nicht zu bestreiten. Da steht das Pferd. Und ich werde es reiten. Sir Gynt. Ein Türke von Kopf bis Fuß. So viel Unglück wie gestern, so viel Glück habe ich heute. Am Vollblut erkennt man die vornehmen Leute. Prophet, der Prophet ist erschienen. Wir wollen ihn preisen, wollen ihm dienen. Der Prophet, der ist da, der Prophet, der ist da. Ah. Es gilt kein Prophet im eigenen Land, so sagt man. Und daran ist wirklich was Wahres. Ja, Prophet, das liegt mir. Das ist eher für mich als drüben an Charlestowns hektischem Strand das Leben als Räder. Der ganze Betrieb war mir fremd und blieb mir immer verdächtig. Und nun wurde ich heilig, ganz ohne mein Zutun, völlig unverhofft, indem mich mein Weg durch die Wüste zu diesen Nomaden hier führte, zu diesem bezaubernd naiven Völkchen. Der Prophet war erschienen, die Sache war klar. Ich ging also nicht darauf aus, zu betrügen. Und wenn man prophetische Antworten gibt, so heißt das ja noch lange nicht lügen. Die Kaaba steht leer, so verkündete er, wir haben selbst es vernommen. Zu uns ist zu uns er gekommen. Der Prophet, er ist da, der Prophet, er ist da. Die Kleine, da ist ein leckerer Braten. Nun ja, sie ist etwas üppig geraten und verfügt über extravagante Formen, nicht ganz übereinstimmend mit den Normen der Schönheit. Aber was ist das schon, die Schönheit? Doch nur eine Konvention, jeweils wechselnd nach Zeit und Ort, gültig hier und ungültig dort. Anitra, komm doch mal her. Deine Sklavin gehorcht. Was ist dein Begehr? Du bist reizend, mein Kind, und jung überdies. Der Prophet ist bewegt und hat beschlossen, er macht dich zur Hure im Paradies. Unmöglich, Effendi. Ich habe keine Seele. Schenk mir den Ring da an deiner Hand. Nimm ihn, mein Schatz, nimm den ganzen Tanz. Was süß, wie Musik klingt dein Wort meinen Ohren. Wer verliebt ist wie ich, der ist neugeboren. So, wart mal eben. Als dein Diener, dein Sklave, will deinen Zelter am Zügel ich führen. Was soll das? Was willst du? Was ich will? Dich entführen! Oh, schäm dich! Du, ein alter Prophet! Prophet, dummes Zeug! Und alt erst recht nicht! Dein Geliebter ist toll! Ergo ist er jung! Ja, du bist jung! Hast du noch mehr an Ringen? Ich bin ein verliebter Gockelhahn! Komm und piek mich, meine kleine Henne! Schau doch, wie ich hüpfe und renne. Ich bin ein verliebter Gockelhahn. Du schwitzest, Prophet. Wirst du auch nicht zerfließen? Lass den Beutel mich tragen. Er wird dir zu schwer. Zärtliche Sorgen. Da, behalt ihn für immer. Oh. Wer liebt, der hängt am Golde nicht mehr. Oh, wie entzückt des Propheten Gnade mein Herz. So erbitt ich als Dank einen heftigen Schmerz. Denn wenn man liebt, ist es süß zu leiden. Und kommen wir erst nach Haus, auf mein Schloss. In dein Paradies? Ist es noch weit zu reiten? Oh, rund 1000 Meilen. Zu weit. Gemach, dann bekommst du die Seele, die ich dir versprach. Schönsten Dank. Ich behelfe mich auch ohne Seele. Doch. Du erwartest ein Leid. Ja, ein heftiges Weh. Schmerzhaft, aber kurz, so für 2-3 Tage. Anitra gehorcht dem Propheten. Da hast du. Ade! Ja, da soll mich aber doch. Teufel, Teufel! Ja, Ja, und was nun? Das ist die Frage. Der Geschäftsmann? Ein abgeschlossenes Kapitel. Der Verliebte? Ein abgelegter Kittel. Also etwas Neues. Auf höherer Ebene ein erhabenes Ziel, das die Mühe lohnt. Als Gelehrter besteig ich den Kaiserthron. Nicht durch Geld. Nein, durch Steigerung meiner Person. Unglück, du hast deinen Stachel verloren. Jetzt weiß ich doch endlich, wozu ich geboren. Dem Vergangenen allein gelte fortan mein Streben. Nie mehr will ich den Geschäften leben. Die Gegenwart ist keine Schuhsohle wert. Die Männer sind nur dem Gewinn zugekehrt, ihre Gedanken sind lahm, ihre Taten nicht echt. Und die Weiber? Ein wankelmütig Geschlecht. Und wieder vergehen, der Frühling und auch noch der Sommer danach. Doch eines Tages, da werde ich dich sehen, ich weiß es und warte, wie einst ich versprach. Gott segne dich, wo in der Welt du auch ziehst. Er erhebe dich, wenn du im Staub vor ihm kniest. Hier harre ich dein, ich gab dir mein Wort. Und wartest du droben, so sehen wir uns dort. Das also ist sie, die große Sphinx. Kommt mir seltsam bekannt vor, die Vogelscheuche. Oh, jetzt weiß ich, das ist ja der Krumme, der Geh außen herum, Peer, den ich damals erschlug. Dieselben Augen, derselbe Mund. Und sprichst du noch immer so gern in Rätseln wie damals? Das wollen wir gleich einmal sehen. Hey, Krummer! Who are you? Oh, Sphinx, wer bist du? Das Echo antwortet Deutsch. Erstaunlich. Wer bist du? Es spricht die Sprache sogar perfekt. Ein Mensch. Ach so, der war dahinter versteckt. Sie kennen ihn, Mann? Nun, dann können Sie mir vielleicht auch verraten, wer er ist. Wer er ist, aber gern. Er ist er selbst. Ihr Name, mein Herr? Ich heiße Peer Gynt. Und was sind Sie, mein Herr? Es war stets mein Bestreben, ich selbst zu sein. Da ist es schon wieder. Dieses Wort, das des Rätsels Lösung bedeutet. Auf nach Kairo! Denn dort ist gerade versammelt der hohe Orden der Weltausleger. Nur die Krähen, verstehen Sie, sie nehmen nicht jeden. Ihnen bringe ich den Kaiser der Interpreten. Kaiser? Soll das heißen, dass man mich kennt? Ja, unser Kaiser auf seines Selbstfundament. Was? In käfigen Takt der Gelehrtenclub? Ein Irrenhaus! Der Kerl bist verrückt. Wer hilft mir hier fort? Herbei! Herbei! Begrüßt der Befreiung Morgenrot! Euer Kaiser ist da! Die Vernunft ist tot! Das Kaiser! Die Ehrung geht fast zu weit! Oh, bitte, keine falsche Bescheidenheit. Ein Mann, dem die Sphinx ihr Geheimnis verraten. Ich darf wohl behaupten, ich selbst zu sein. Hier aber, wenn ich es recht verstanden, kam man sich selbst sozusagen abhanden. Bei Tag und bei Nacht mit sich selbst nur allein. Verdammt dazu nichts, als man selber zu sein. Es ist wohl das Beste, ich mache Sie bekannt mit einem der Herren, die er gerade zur Hand. Lasst mich durch! Platz da! Ich muss zum Kaiser! Dieser Herr war vormals Minister. Ich erfahre, hier sei heute ein Kaiser erschienen. Sind Sie das? Ja, natürlich. Wer sonst? Ich bin... eine Feder. Ich ein Blatt Papier. Doch mein Los, Herr, es bringt mich hier um den Verstand. Nie schreibt man mit mir, niemand nimmt mich zur Hand. So vernehmt denn, was mich zur Verzweiflung treibt. Ich bin ein Papier, auf dem nie jemand schreibt. Stellt euch vor, eines Gänsekiels Dasein zu führen, und nie eines Messers Schneide zu spüren. Malt euch aus, Herr Kiel, eines Rehnbockes Qual, der vom Berg in die Luft springt und nie ankommt im Tal. Ein Messer her, geschnitten, geschnitzt und geritzt. Die Welt geht unter, wenn niemand mich spitzt. Hier ist ein Messer. Ah, welch eine Lust. Sich zu schnitzen, zu spitzen, endlich Tinte zu schmecken. Aber bitte nicht spritzen. Tinte gibt Flecken. Er blutet. Entsetzlich. So haltet ihn doch. Ja, haltet und führt mich, bis das letzte Wort geschrieben ist. Punktum. Dann legt mich fort. Ist er tot? Allmächtiger, steh mir bei. Ich bin, was du willst, ein Troll, ein Sünder. Nur hilf mir. Irgendwas ging an zwei. Verlass mich nicht, der du den Narren gnädig. Ohnmächtig, seht und weiß nichts mehr von sich, der stets er selbst gewesen. Im Staube traunt er, hoch und her, im Staub die Krone er empfange. Der Ich heit Kaiser, lebe lange! Der Stiege hoch, der große Pär! Doch nun hinaus mit dir, vors Tor! Verkünde dein Kaisertum in der Welt. Hier ist keiner mehr, der dich hält. Kapitän, eine Frage. Sind wir vor Tagesanbruch im Hafen? Wenn es heute Nacht nicht so arg wird, denke ich schon. Noch tragen die Berge ihr Winterkleid. Stumm ragen sie auf, die granitenen Zacken. Mit grünem Eis sind die Gipfel geschmückt und blaue Schatten erfüllen die Klüfte. Dort also zwischen Gletscher und Fjord in einsamen Tälern, da leben Menschen. Man siedelt verstreut hierzulande. Oh ja, es ist ziemlich weit von einem zum anderen. Der Wind weht scharf. Wir kriegen noch Sturm. Erinnern Sie mich, wenn wir abrechnen, daran, ich bin gewillt, wie man so sagt, ein Übriges für die Mannschaft zu tun. Besten Dank auch. Es wird nur eine Kleinigkeit. Ich grub nach Gold und verlor, was ich fand. Es ist mehr als genug, um daheim bei den Iren etwas zu gelten. Sie kehren doch heim. Ja, doch habe ich keinen, der mich erwartet. Und käme ich nicht, dem alten Ekel würde keiner eine Träne nachweinen. Da beginnt schon der Tanz. Zwei Mann ans Ruder! Zwei Mann ans Ruder! Laterne setzen! Laterne setzen! Also, wie gesagt, hat einer der Leute es wirklich nötig, so sehe ich nicht so genau auf mein Geld und bin, ihm zu helfen, gern erbötig. Das ist schön von Ihnen. Knapp ist's bei den meisten. Und alle haben sie Frau und Kinder. Doch am schwersten von allen hat es der Koch. Bei dem ist der nackte Hunger zu Haus. Wie? Frau und Kinder haben die Leute? Haben jemand daheim, der sie erwartet? Der sich freut, wenn sie kommen? Nun ja, gewiss. Wie es halt so ist bei armen Leuten. Und darum wär's schön, Sie machten es wahr mit der kleinen Spende. Zum Teufel auch. Nein, ich bin nicht verrückt. Meinen Sie denn, ich bleche für andere Leute Kropfzeug die Zeche? Schon recht, mein Herr. Ihr Geld gehört Ihnen. Mir allein. Und es fragt keine Seele nach mir. Sie entschuldigen. Gleich ist die Hölle hier. Halb Steuerbord! Ja, hier in den nördlichen Breiten ist die See noch sie selbst und wild wie vor Zeiten. Guten Abend. Wer sind Sie denn? Was suchen Sie hier? Ich bin zu dienen, Ihr Mitpassagier. Ich glaubte, dass ich der Einzige sei. Ein kleiner Irrtum, der nun vorbei. Doch seltsam. Dass ich erst heute Abend Sie sehe. Ich kann das Tageslicht schlecht vertragen. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind weiß wie ein Laken. Oh nein, ich fühle mich wohler denn je. Es stürmt. Ja, ein wahrhaft gesegneter Sturm. Das Wasser läuft einem im Mund zusammen. Wie bitte? Nun ja, wenn man bedenkt, wie viele Schiffe in dieser Nacht stranden und wie viele Leichen morgen früh landen? Ja. Haben Sie je einen Ertrunkenen gesehen? Oder einen Erhängten? Ich mag nichts davon wissen. Die Leichen lachen, wenn auch etwas verkrampft. Und meist haben sie sich auf die Zunge gebissen. Mann, hören Sie auf. Nur noch eine Frage. Gesetzt, dieses Schiff würde heute Nacht sinken und ich könnte mich retten, während Sie ertrinken. Dummes Zeug. Nun, es wäre immerhin möglich. Und steht man mit einem Fuße im Grabe, so ist man eher geneigt, eine milde Gabe. Ah, Geld also. Fast konnte ich mir's denken. Oh nein. Aber wären Sie vielleicht bereit, mir Ihren geschätzten Kadaver zu schenken? Und zwar aus wissenschaftlichen Gründen. Jetzt wird's aber Zeit, Freund, dass Sie hier verschwinden. Aber Verehrteste, Sie haben doch nichts zu verlieren, im Gegenteil. Ich werde Sie kunstvoll sezieren. Ich schneide Sie auf und mache offenbar, was alles in Ihnen verborgen war. Insbesondere erforsche ich der Träumesitz. Hebe dich weg von mir, Satan! Weiche! Mein Herr, ich spreche von Ihrer Leiche. Das ist Blasphemie! Das ist Aberwitz! Ich spreche, wenn wir sinken, noch einmal vor. Vielleicht finde ich dann Sie bei besserem Humor. Ekelhafte Burschen, diese Wissenschaftler, scheuen vor nichts zurück. Auf ein Wort, Kapitän. Dieser andere Passagier, was ist das für einer? Passagier? Außer Ihnen ist an Bord keiner. Was? Keiner? Da hört sich doch alles auf. Und wer ging da eben durch diese Tür? Das war unser Schiffshund. Gott, helfe mir. Mann, fahrt voraus! Meinen Koffer an Deck! Mein Geld! Hier kann jetzt keiner weg! Die Fock hinterher! Und sie vom Bug! Wir laufen auf! Keine Rettung mehr. Schon jammern. Herr, hilf, dass ich am Leben bleib. Wir sind zu Hause Kind und Weib. Verschwinde, Koch! Verschwindet ihr! Ich schlag die Knochen dir zu breit. Lasst los! Der Bootskiel trägt nicht zwei! Ich weiß, drum pack dich fort von hier! Hilfe! Ich versinke! Ich kann nicht mehr. Ich erhalte dich! Sag rasch dein Gebet noch her. Er wird schwarz vor den Augen. Ich weiß kein Wort. Nur das Wichtigste jetzt. Den Rest sagst du dort. Ja, gib uns unser... Das hat keine Not. Rasch weiter, Koch. Was brauchst du noch, Brot? Ach, gib uns unser... Was immer noch? Man sieht, du warst dein Leben lang Koch. Und unser täglich Brot. Amen. Mann. Du bliebst bis zuletzt du selbst. Wohlan, wo Leben ist, da darf auch Hoffnung sein. Ich hörte Rufe, drum fand ich mich ein. Hä? Wie lustig, dass ich just sie hier finde. Nun, hatte meine Voraussage Gründe? Fort! Fort! Der Kiel trägt das Gewicht von einem kaum. Mich spürt man nicht. Doch was den Leichnam angeht... Verschwinde, Scheusal! Fort die Hand! Ich will nicht sterben! Ich will an Land! Nur keine Angst. Ich habe Takt. Ich bitte Sie. Man stirbt doch nicht so mittendrin im fünften Akt. Da kam's heraus. Der Bursche... ist nichts als ein fader Moralist. Treibt mich etwa die Flut voran? Ganz nahe sehe ich schon Strand und Feld. Ja, Leichensammler, man stirbt erst dann, wenn es der Herrgott droben für richtig hält. Aufgerufen, aufgerufen ist ein alter Lehnstuhl. 5 Kronen, bitte angeboten. 6, 7, 7, 7. 8 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Als nächstes eine alte Wanduhr ohne Perpendikel. Ohne Perpendikel. 2 Kronen. Grüß euch! Ihr seid ja so lustig, Leute. Ist Hochzeit hier oder Kindstaufe heute? Ein Kehraus, das dürfte wohl richtiger sein. Die Braut liegt nämlich im Totenschrein. Und die Würmer streiten sich wohl um die Reste. Ja, Ingrid, das ist dann das Ende vom Feste. Was, auch Fremde sind da? Gott zum Gruß, guter Mann. Hier preist man nur wertlosen Plunder noch an. Tja. Am Güntschen Erbe ist nicht mehr viel dran. Hier ist der Rehnbock. Der Per Günd über den Kamm des Gendin hinabtrug in die Klamm. Hier, die Tarnjacke. Mats, die hat Per angezogen und ist mit deiner Ingrid durch die Lüfte geflogen. Seht her, ich hab's ersteigert. Mit der Kelle schmolz Per Günd Silberknöpfe. Darauf bin ich stolz. Per Günd? Wer war das? Nun, so viel ist klar, dass er der Schwager von mir und der Toten war. Ich brauch Branntwein, Jungens. Das Alter macht frieren. Lasst auch mich meinen Ramsch jetzt verauktionieren. Was gibt's denn zu kaufen? Da wäre ein Schloss. Liegt im Rondegebirge. Nicht schön, aber groß. Ein Knopf zum Ersten. Einen Schnaps schenk schon ein. Darunter zu bieten, das war nicht fein. Er ist lustig, der Alte. Was hast du noch mehr? Mein Kaisertum. Ich werfe es euch hin. Könnt euch balgen darum. Oh, da ist noch mehr. Der Bart des Propheten. Eine taube Nuss und ein hohles Ei. Eines Narren Grauhaar und noch sonst mancherlei. Das alles gehört dem, der mir droben am Berghang zeigt den Pfahl mit der Inschrift: Hier geht der Weg lang. Wie du dich aufhörst, Mann, scheint es mir fast, dein Weg führt demnächst noch in den Knast. Wohl möglich, doch erlaubt mir höflich zu fragen, wer war Peer Gynt? Könnt ihr mir das sagen? Was weiß ich? Ein Dichter und Spintisierer. Und wo ist er jetzt, dieser seltsame Mann? Ging auf und davon, ist weit übers Meer in die Fremde gefahren. Dort war er gehängt, schon vor vielen Jahren. Gehängt? Sieh mal an. Nun, so viel ist klar. Er blieb sein Leben lang der, der er war. Lebt wohl? Lebt wohl, ihr guten Leute, und vielen Dank für so mancherlei heute. Die Zeit verschlingt's und der Bach trägt's fort. Vorbei ist vorbei, ein wahres Wort. Geh außen herum, sprach der Krumme zu mir. Ausweichen. Mir scheint, der Rat gilt auch hier. Von Erde steht geschrieben, bist du genommen und zur Erde sollst du werden, das heißt, zurückkommen. Hier im Hochwald kann ich doch Fallen bauen. Kriech ich herum auch auf allen Vieren, bin ich doch immer noch Kaiser unter den Tieren. Kaiser, du bist wie diese Zwiebel, nicht mehr. So, und jetzt wollen wir dich einmal schälen, mein Peer. Da außen, die rissige Haut der Knolle, das ist der Gescheiterte auf der Jolle. Die Passagierspelle hier. Recht dünn, wie ein Lack, hat doch eine Spur von Peer Gynt im Geschmack. Dann das Goldgräber-Ich, das nimmer satte. Der Saft ist weg, wenn er's jeweilchen hatte. Das darunter will fast wie eine Krone mir scheinen. Das werfen wir weg, ohne lange zu weinen. Hier der Altertumsforscher, wahr und wahrhaftig. Und hier der Prophete, ganz frisch und saftig. Er stinkt zum Himmel vor lauter Lügen, dass man Wasser davon in die Augen kann kriegen. Diese Haut, die sich weichlich zusammenrollt, ist der Herr, der in Freuden verprasste sein Gold. Die nächste scheint krank, hat schwarze Streifen, lässt sich als Pfaff oder auch als Neger begreifen. Das nimmt ja kein Ende. Lage um Lage. Tritt denn der Kern nicht endlich zutage? Nein. Soll man es glauben? Da ist gar keiner. Nichts als Schalen. Nur immer kleiner und kleiner. Die Natur ist witzig. Hol der Teufel das Grübeln. Sonderbar kommt mir das Ganze hier vor. Das Leben heißt, hat einen Fuchs hinterm Ohr. Doch greift man danach, so fängt statt des Wichts man irgendwas anderes oder auch nichts. Dort die Hütte im Hochwald. Es will mir fast scheinen, als hätte ich dies Bauwerk schon einmal gesehen. Da oben am Giebel das Rentiergeweih, an der Tür ein Riegel, Nägel und Planken zum Schutz gegen Spuk und arge Gedanken. Ja, das ist doch meine... Halt! Eine Stimme. Der Sommer mag kommen und wieder vergehen. Der Herbst und vielleicht auch der Winter danach. Doch eines Tages, da werde ich dich sehen, ich weiß es und warte, wie einst ich versprach. Da blieb eine treu, doch der andere vergaß und verlor das, was er besaß. Ja, hier stand mein Thron. Dies Reich, es war mein. Verloren für immer. Oh, Angst. Oh, Pein. Totengräber, wo seid ihr? Ihr Hunde! Einen Singsang aus plärrendem Küstermunde um den Hut, einen Flor, eine Trauerfetzen. Viele Tote habe ich beizusetzen. Guten Abend, Alter. Guten Abend, mein Freund. Wohin so eilig? Zum Leichenschmaus. Es ist zwar schon dämmerig, doch fast sieht es so aus, wenn's erlaubt ist zu fragen. Heißt du vielleicht Peer? Peer Gynt, ganz recht. Was will man noch mehr? Peer Gynt, den soll ich heute Abend holen. Und nun treffe ich just hier an dieser Stelle. Mich holen? Wozu? Da, kennst du das nicht? Ich bin Knopfgießer. Du sollst in meine Kelle. Und was soll ich darin? Umgeschmolzen werden. Ich? Umgeschmolzen? Tu nicht so erstaunt. Dein Grab ist gegraben, dein Sarg bestellt. An deinem Leib mögen die Würmer sich laben. Wir wollen nur deine Seele haben. Nein, Das habe ich nicht verdient. Das ist ungerecht. Gewiss, die Tugend war nicht meine Stärke, doch ich übte auch mancherlei gute Werke. Kurzum, ich war nicht durch und durch schlecht. Also weder Fisch noch Fleisch, sondern so mittendrin. Ja, Sünder vom wahrhaft großen Schlage, die trifft man nur selten noch heutzutage. Doch für dich war die Sünde ein bloßes Spiel. Nur ein Fehltritt, mein Lieber. Ja, kaum so viel. Und folglich, mein Freund, bleib ich ungeschoren. Nein, folglich, mein Freund, bist du verloren. Das heißt, als Knopf, du wirst umgeschmolzen. Du bist ja selbst früher Knopfgießer gewesen, weißt aus Erfahrung, es geht auch mal schief. Und bei manchen Knöpfen, da fehlen die Ösen. Was tatest du da? Ich warf das Zeug weg, denn ein Knopf ohne Öse ist ein wertloser Dreck. Ja, dir und John Günd, euch kam's nicht darauf an. Ihr seid verschwenderisch damit umgesprungen. Doch der Meister, siehst du, ist ein sparsamer Mann. Und was man als Rohstoff verwenden kann, das wirft er nicht fort, sei es auch noch so misslungen. Du warst nun gedacht als blinkender Knopf auf der Weste der Welt. Nur die Öse misslang. Drum kommst du als Abfall in den großen Topf. Wie? Willst du mit Hinz und Kunz mich zum Schluss etwa gar einschmelzen zu neuem Guss? Aber was willst du denn sonst? Etwa in den Himmel? Ich strebe ja gar nicht so hoch hinauf. Doch von meinem Selbst, da gebe ich nichts auf. Aber mein Lieber, was ist denn dabei, wenn wir dich einschmelzen? Wozu das Geschrei? Nachdem du doch niemals du selbst gewesen, was hast du dagegen, dich aufzulösen? Da, ich hab's schwarz auf weiß. Peer Gynt sollst du holen. Er bot seiner Bestimmung Trotz bis zum Schluss. Drum in die Kelle, mit ihm zu erneutem Guss. So lass mir doch Zeit. Und wozu? Ich will es schriftlich dir geben, dass ich selbst war, mein ganzes Leben. Und darum ging's doch bei unserem Streit. Schriftlich? Durch beschworene Zeugenaussagen. Die werden dem Meister schwerlich behagen. Doch, das glaube ich bestimmt. Und du wirst es schon sehen. Lass mich nur jetzt meiner Wege gehen. Man kommt schließlich nur einmal als Mensch auf die Welt. Nun sind wir uns einig. Also gut, du Held. Doch am nächsten Kreuzweg sehen wir uns wieder. Zeit ist Geld, jeder Augenblick teuer. Wenn man jetzt nur wüsste, wo der Kreuzweg ist. Noch weit oder nah? Wie lang ist die Frist? Der Boden brennt unter den Füßen wie Feuer. Einen Zeugen zu finden, ja, das ist schwer. Wo nehm hier im Wald einen Zeugen ich her? Werter Herr, ein Obdachloser bittet um eine milde Gabe. Tut mir leid, ich habe kein Kleingeld bei mir. Prinz Peer, nein, sowas trifft man sich hier. Wer bist du? Wo hätten wir zwei uns gesehen? Ei, man kennt mich nicht. Den Alten vom Rondegebirge? Der doofe Alte? Nein. Ist das denn möglich? Ja. Ach ja, ich bin arg auf den Hund gekommen. Hurra, dieser Zeuge kommt wie gerufen. Doch der Prinz ist auch grau geworden inzwischen. Das machen die Jahre, lieber Schwiegervater. Höre, wir wollen den alten Streit nicht auffrischen. Ich war unbesonnen damals. Oh ja, ja, ja. Der Prinz war halt jung. Und was tut man nicht da? Doch klug war der Prinz, seine Braut zu verschmähen. Sie ließ sich später so schandbar gehen, kam unter die Räder. So, so, sieh mal an. Ja. Euer Sohn aber wurde ein großer Mann, hat überall Kinder. Ehrlich gesagt, ich hätte gern ganz etwas anderes gefragt. Du weißt, wie ich damals ins Rondeschloss kam, als mit deiner Tochter ich angebandelt. Ei, gewiss doch, Herr Prinz. Lass den Prinzen beiseite. Kurzum, an jenem Abend, bei meiner Freite, da wolltest durch allerhand seltsame Sachen du partout einen waschechten Troll aus mir machen. Doch ich lehnte es ab, mich euch zu verschreiben, leistete rundweg auf alles andere Verzicht, nur um ich selber, Peer Gynt, zu bleiben. Seht, das sollte vor Gericht ihr als Zeuge beschwören. Nein, Peer, wie man nur so vergesslich sein kann. Ich verstehe dich nicht. Du gingst zwar fort von Ronde, doch unser Losungswort, das hattest du dir hinter die Ohren geschrieben. Und du bist ihm dein Leben lang treu geblieben. Euer Losungswort? Ja, das mächtige Wort, das den Troll ausmacht und vom Menschen scheidet. Welches Wort? Troll, sei dir selbst genug. Als Troll hast du gelebt. Doch es heimlich gehalten. Und wurdest du drüben ein schwerreicher Mann, so verdankst du es mir, denn mein Wort wies dich an. Ein Troll wäre ich also, ein Egoist? Ja, mein lieber Peer, ich sag es, wie es ist. Peer Gynt, ein Troll? Du bist nicht recht klug oder wirst wieder kindisch. Dir selbst genug! Wenn es jemals gegolten hat, dann gilt es jetzt. Dies, dir selbst genug, hat den Ausschlag gegeben. Jetzt bist du von allen Hunden gehetzt. Dein Schiff ist leck und solltest du stranden, nur nicht als Treibholz in der Kelle landen. Nun, wie steht es, Peer Gynt? Hast du das Papier? Teufel auch, Knopfgießer. Ist der Kreuzweg schon hier? Das ging mächtig rasch. Freund, spar dir den Rest. Ich sehe es dir an. Du hast kein Attest. Sag, Mann selber zu sein. Was heißt das im Grunde? Eine seltsame Frage, zumal aus dem Mund eines Mannes, der unlängst... So antworte doch! Du selbst sein, das heißt, dir selber sterben. Doch damit du es verstehst, will ich's deutlicher sagen, es heißt, des Meisters Absicht und Plan steht so sichtbar, wie ein Aushängeschild tragen. Wie aber... Wenn einer nun niemals erfahren, was des Meisters Absichten mit ihm waren. Ja, siehst du, mein Freund, das soll der Mensch ahnen. Doch wie leicht geschieht's, dass die Ahnung getrogen und schon ist vom Wege man abgebogen, verfehlt das Ziel und geht in die Irre. Aber vorhin, als ich so einsam bei Nacht durch den Wald schritt, da schlug mir doch arg das Gewissen, und ich sprach zu mir selbst, Peer, du bist ein Sünder. Was denn? Fängst du jetzt wieder von vorne an? Aber nein, durchaus nicht, mein guter Mann. Ich meine, ein wirklich großer Sünder. Im Ausland habe ich es arg getrieben. Unmöglich. Doch hast du es aufgeschrieben? Ich müsste dein Sündenregister sehen. So, lass mich nur rasch erst zur Beichte gehen. Der Pfarrer soll alles genau registrieren und mir meine Sündigkeit attestieren. Ja, schaffst du ein solches Attest herbei, so bleibt wohl erspart dir die Einschmelzerei. bis zum nächsten Kreuzweg. Doch das ist der letzte. Wer hätte gedacht, dass zur letzten Frist just Sünde und Schuld die Rettung ist? Zwar, die ganze Geschichte ist nicht recht geheuer, denn im Grund führt der Weg aus der Asche ins Feuer. Nun, ein tröstender Spalt bleibt immer noch offen. Solang der Mensch lebt, so lang darf er hoffen. Sternschnuppe, ich grüße dich brüderlich, die du leuchtest, vergehst und erlischst, wie ich. Ist denn keiner da auf der ganzen Welt, nicht in der Tiefe, nicht droben am Himmelszelt? So arm also kann eine Seele gehen, zurück in das Nichts und im Nebel verwehen. Du schöne Erde, ich muss um Verzeihung bitten, dass so nutzlos ich über dich hingeschritten. Und du, Sonne, hast verschwendet dein Licht, dass du mir geschienen. Man dankte dir nicht. Du strahltest und wärmtest Jahr ein, Jahr aus, doch dein Glanz, er fiel in ein unbewohnt Haus. Erde, die du trugst, Sonne, die du geschienen, es war dumm von euch, meiner Mutter zu dienen. Besser wär mir, sie hätte mich nie geboren. Man zahlt's mit dem Leben und man hat verloren. Ich will hinauf auf dem höchsten Gipfel stehen. Will noch einmal den Morgen sich röten sehen und dann tief unterm Schnee meine Ruhestatt haben. Die Inschrift mag lauten: Hier liegt keiner begraben. Pfingsten. Von dort grüßt kein Morgenrot. Nur nicht dorthin schauen. Dort ist Nacht und Verderben. Ich fürchte, ich starb lange vor meinem Tod. Der Knopfgießer. Kein anderer. Guten Morgen, Peer. Nun, wie steht's? Zeig das Sündenregister her, oder? Alles ist aus. Das Käuzchen riecht Lunte. Hörst du es schreien? Das ist die Morgenglocke. Da. Was ist das für ein Schein? Licht in einer Hütte. Und was tönt da im Winde? Nur Gesang eines Weibes. Ja, dort. Dort finde ich das Register. Bestelle dein Haus. Mein Haus? Da steht es. Fort. Pack dich, Mann. Für mich und meine Schuld ist deine Kelle zu klein. Wär sie groß wie ein Sarg, ich passte nicht hinein. Bis zum dritten Kreuzweg, Peer. Aber dann... Hin und her, dieselbe Länge, aus und ein, die gleiche Enge. Doch so heimzukehren am Ende seiner Tage ist wie eine wilde, unendliche Klage. Geh außen herum, sprach der Krumme zu mir. Ausweichen. Mir scheint, der Rat gilt auch hier. Außen herum. Nein, dieses eine Mal quer hindurch und sei der Weg noch so schmal. Hier ist ein Sünder. Dein Urteil, sprich aus. Da ist er. Er ist's. Endlich kam er nach Haus. Erheb Klage, wie schwer ich versündigt mich habe. Nein, du tatest nichts Böses, mein herzliebster Knabe. Das Register, Peer Gynt. Solveig, künde laut mein Verbrechen. Durch dich ward mein Leben ein seliges Lied. Hab Dank, dass du kamst. Du hieltst dein Versprechen. Gelobt sei der Pfingstmorgen, der dich hier sieht. So bin ich verloren. Bist's nie gewesen. Verloren. Du könntest den Rätsel lösen. Lass hören. Lass hören? Heisa! Es hat keine Gefahr. So sag, wo Peer Gynt all die Zeit über war. Wo war er? In der Brust der Bestimmung Keim. Wo er war, wie der Herr ihn gewollt und verstanden, kannst du das sagen? Wenn nicht, muss ich heim, muss vergehen und verwehen in den nebligen Landen. Das Rätsel ist leicht. So sag, was du weißt. Wo war ich? Ich selbst, wahrhaftig im Geist. Wo bin ich, wie Gott mich einst schuf, geblieben? In meinem Glauben, meinem Hoffen und meinem Lieben. Was sagst du da? Schweig, das ist Traumseligkeit. Die Mutter des Knaben da drinnen, du bist es. Ich bin's. Doch wer ist sein Vater? Er ist es, der ihm um der Mutter willen verzeiht. Weib, Mutter, Geliebte, du sprichst mich los. O, birg mich, verbirg mich in deinem Schoß. Schlafe, du liebster Knabe mein, ich will wiegen dich, ich will wachen. Der Knabe hat all sein Lebtag gespielt mit der Mutter, die auf dem Schoß ihn hielt. Der Knabe lag an seiner Mutterbrust all sein Lebtag. Gott segne dich, meine Lust. Der Knabe hat mir am Herzen geblüht all sein Lebtag. Nun ist der Knabe so müd. Schlafe, du liebster Knabe mein. Ich will wiegen dich, ich will wachen. Wir treffen am letzten Kreuzweg uns, Peer. Und dann wird sich zeigen, Ich sage nicht mehr. Ich will wiegen dich, ich will wachen. Schlaf und träum, liebster Knabe mein. In Bühne Radio, hier auf WDR 3, hörten Sie in einer historischen Aufnahme aus dem Jahre 1969 Peer Gynt von Henrik Ibsen. Es sprachen der junge Peer Gynt, Uwe Friedrichsen, der alte Peer Gynt, René Deltken, Mutter Ose, Marianne Hoppe, Solveig Thomas, der dovere Alte, Paul Verhoeven, die Grüne, Gustl Hallenke, der Krumme, Wolfgang Büttner, Anitra Christa Keller, Begriffenfeld Hubert von Meiering, der Fremde Fritz Rasp, der Knopfgießer Kurt Meisel. Die Regie hatte Günther Stamm. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahre 1969.